Abenteuer im Fleische und Geist, die deine Einfachheit steigerten, ließen dich im Geist überleben, was du im Fleische wohl kaum überleben sollst. Augenblicke kamen, wo dir aus Tod und Körperunzucht ahnungsvoll ein Traum von Liebe erwuchs. Wird auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen? Der Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. 10. und letzter Teil. Mit Erzähler Udo Samel, Hans Castorp, Konstantin Graudus, Joachim Ziemsen, Hans-Werner Mayer, Lodovico Settembrini, Felix von Manteuffel, Leo Nafta, Hans Krämer, Minher Peperkorn, Traugott Bure, Klavdia Schuscha, Karina Kraftschik, Hofrat Behrens, Friedhelm Ptock, sowie Peter Albers, Karin Anselm, Christiane Bachschmidt, Angelika Bender, Margit Karls, Michaela Zisch, Eleonore Daniel, Sophie Engert, Helga Fellerer, Günther Fleck, Adela Floroff, Jonas Gruber, Jens Harzer, Maike Kühl, Oleg Labetzky, Wolfgang Menardi, Jan Neumann, Christiane Rosbach, Peter Rühring, Horst Sachtleben, Doris Schade, Tanja Schleif, Jens Schnarre, Francine Singer, Oliver Stokowski, Harald Teschner, Michael Tregor, Tatjana Wojnowa, Sophie von Kessel, Anne Weinknecht und viele andere. Komposition Michael Riesler. Streichquartett Willi Lehmann, Emre Thamer, Vincent Royer, Susanne Eichmüller. Drehorgel Pierre Chariel. Klarinette Michael Riesler. Musikmischung Brigitte Angerhausen. Salonmusik im Berghof Julia Schölzel und Winfried Messmer Klavier, Ludwig Hahn und Hans Scheck Violine. Kurkonzerte Salonorchester des Münchner Rundfunkorchesters unter Leitung von Janosch Matthi. Regie Ulrich Lampen. Regieassistenz Christiane Klenz, Anja Scheifinger. Ton und Technik Wilfried Hauer, Hans Scheck, Angelika Haller, Susanne Herzig. Redaktion Herbert Kapfer, Barbara Schäfer. Produktionsbetreuung Andrea Fenzel. Podcast Grafikdesign Nadja von Dalarmi. Distribution Katja Peisen-Petersen, Stefanie Ramp, Antonia Schrittenloher, Kirsten Manazzoni, Maximilian Josef. Podcast-Redaktion Katja Huber. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2000. Die Hörspielproduktion ist als CD-Edition im Hörverlag erschienen. Was soll das eigentlich sein? Freiheit. Lea Üpis Memoir »Frei« erzählt eine fesselnde, wahre Geschichte und traut sich an die ganz großen Fragen. Als Kind erlebt Üpi den totalen Umbruch. Auch in Albanien, dem letzten sozialistischen Land Europas, lösen sich 1990 alle Gewissheiten auf. »Frei« und »wahr« bekommen neue Bedeutungen. Kurz vorher hatte man den Fall der Berliner Mauer noch irritiert von Ferne verfolgt. Da waren ganz klar Hooligans am Werk. Die kleine Lea stellt die richtigen Fragen und entlarvt Doppelsprech und Ideologie. Stalin war wohl doch kein Kinderfreund? Eine tolle Lesung mit der Schauspielerin Katja Bürkle. Jetzt als Hörbuch in 13 Folgen in der ARD-Audiothek.